Heute ist ein großer Tag, an den niemand je mehr denken wird. Der Geist begreift nicht, was passiert, das Universum kulminiert. Dies sind die letzten Stunden und das Ende aller Wunden. Der Wärme tot der Galaxie. Das Licht geht aus, das Licht geht aus. Sterne rundherum vergehen, verlöschen und zerfallen. Doch niemand kann es sehen. Am Ende Zeiten, niemand kann es sehen. Heute ist ein großer Tag, an den niemand je mehr denken wird. Wer sollte auch davon erzählen, wenn keine Seelen sich mehr quälen? Schwarze Löcher verdampfen, Protonen darin mürrisch krampfen, als es sie brutal zerreißt. Denn nun ist alles ein Verweist. Das Licht geht aus, das Licht geht aus. Sterne runter. Protonentanz eliminiert das Ego ganz, das zu ertragen.